So, es ist Tag 4, der 30.12. Es ist sehr früh morgens und ja, ich beginne einfach nochmal meinen morgendlichen Rundgang. Diesmal mit Audiounterstützung. Es ist 10.38 Uhr und man kann sich nur frei bewegen hier. Und das Ganze sich mal im Hellen anschauen. Also, zu der frühen Stunde hier sind noch nicht viel unterwegs. Die Mate-Bar ist noch zu. Ja, es gibt noch Mate. Ich sehe da hinten Mate im Kühlschrank. Es gibt noch ungewöhnlich viel frische Luft hier. Türen sind auf. Das ist ja der Feind des Kongresses eigentlich hier. Sollte man meinen, vereinzelt noch ein paar, die sich hier aufhalten. Die übrig gebliebenen vielleicht noch. Also die nicht erst da sind oder schon, sondern vielleicht noch da sind, könnte man meinen. Also wesentlich entspannter heute am frühen Morgen. Ist nicht so aufgeregt alles hier von einem Talk zum anderen. Man hat noch ein bisschen Ruhe in der Spielarena. Jüngert hören kann im Hintergrund. Hier wird noch fröhlich gespielt. Wir haben unsere Konsolen laufen. Und Kinder werden bespaßt. Es ist ja Montag. Muss ja zum Glück auch keiner arbeiten hier. Ja, ist alles recht ruhig. Gehen wir in die große Halle, wo gestern noch Junghackertag war. Das war eine tolle Aktion. Und schauen wir uns mal eine Halle an, die ist ja noch leer. Die Halle G zum Beispiel. Ja, sind ja noch keine Vorträge, ist alles noch zu nachtschlafender Zeit hier. Zur Erinnerung, 11.38 Uhr. So, wie man hören kann, ich schalte mal das Mikro ein bisschen auf laut. Nichts, Ruhe. Hier kommt nichts. Hier ist Ruhe. Endlich noch Ruhe hier. Ja, also das ganze Gelände, das ist schon sehr, sehr groß. Also wenn ich hier, ich glaube, 10 Minuten podcaste, bin ich nicht über das gesamte Gelände gelaufen hier. Draußen scheint die Sonne und daran kann es ja nicht liegen. Es gibt hier sogar eine große Fensterfront, wo vereinzelte Hacker sitzen am Fenster, lassen Sonne auf sich scheinen. Und entgegen aller Annahme und Vorurteile, nein, Hacker zerfallen nicht zu Staub, wenn sie an die Sonne kommen, wie man sehen kann. So, nee, 2 Etagen ist mir zu viel. Da habe ich einen Aufzug für. Food Hacking Base. Ja. Eine Food Hacking Base wird fleißig schon wieder gewerkelt hier. Es riecht immer angenehm hier. Hier wird viel gekocht, Essen gemacht. Ja, fleißig gewerkelt, gespült. Gekocht noch nicht. Aber in der Food Hacking Base oben, Etage 2. Wird schon wieder vorbereitet für die nächsten Workshops, die abgehalten werden. Also Hacker lernen auch hier mal kochen, essen, richtig zubereiten. So, nehmen wir mal den Aufzug nach unten. Ja, so, ich bin ganz schön außer Atem. Man kommt nämlich sehr weit hier. Ich bin jetzt auf der allerhöchsten Etage. Wow. Über Treppen und ja, hier wird sich ausgeruht. Hier wird auch noch ausgeruht. Ich schaue mir mal die Halle 1 an, was hier so gemacht wird. Raum ist noch abgeschlossen, noch zu, alles klar. Also in der 4. Etage oben ist noch alles ruhig. Schauen wir mal weiter, wenn wir hier alles so finden, der übrig geblieben ist. Es gibt viele hier, den kann man noch ansehen. Die sind nicht schon da, sondern die sind noch da. Das heißt, nicht unerheblich wenige sind auch über Nacht hier geblieben und frönen ihrem Hobby, dem Hacken. Und erster Aufzug außer Betrieb. Gehen wir mal in die Halle. Gehen wir mal in die Halle 2. Und schauen uns mal an, was die Halle 2 so zu bieten hat um diese Uhrzeit. Also es ist gerade exakt 10.56 Uhr. Alle zwei ist noch dünn besetzt. Da geht noch mehr, aber um die Uhrzeit. Ist ja noch früh am Morgen. Also dauert noch ein bisschen, bis die Hallen auch voll sind. Wir haben überall, für die, die sich verlaufen, haben wir Pläne an den Wänden hängen hier. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Etagen, also inklusive Erdgeschoss, die hier immer mit Plänen erläutert sind, dass jeder sich zurechtfindet. Jetzt komme ich in den Ruhebereich. Hier haben wir einen Bereich, der auch um diese sehr morgendliche Stunde Massagen anbietet und natürlich jede Menge Plätze mit Kissen anbietet, um den geneigten Teilnehmer hier die Möglichkeit zu bieten, auch seine Haare mit dem Kissen zu bügeln. Also ist noch, kommt langsam Leben rein um die Uhrzeit, so kurz vor 11, aber nur so ganz langsam. Das heißt, hier oben toll eingerichtet, wie ein Wohnzimmer. Und genauso sieht es auch aus. Sehr strange, was Leute alles anschleppen hier. Ganze Espresso-Maschinen sind hier eingerichtet, mitgeschleppt. Und da meine ich nicht die kleinen, sondern ich meine die richtigen Espresso-Maschinen, die hier aufgefahren werden, die großen, 1,50 Meter breit, die Leute sich in ihre Assembly hier reinstellen. Auf Etage Nummer 3. Das gleiche wie Etage 2. Noch alles entspannt. Noch relativ leer. Und die Leute warten auch hier in Halle 2 auf das, was da kommt. Also, Etage 3, dasselbe wie eben auch. Schauen wir das Ganze mal. Ach, jetzt weiß ich auch, ich war eben auf der Etage 4, wo die Coffee-Nerds sind. Also, erklärt sich von selber, wieso da oben die ganzen Kaffeemaschinen standen. Gehen wir mal auf die Etage Nummer 2 zurück und schauen uns an. Hier wird auf jeden Fall schon fleißig gewerkelt. Hier sehe ich schon Lampen und Lötkolben, die hier schon laufen. Krebs. Die Creperie hat auch geöffnet, für die, die Frühstück noch brauchen. Die Medical Unit, Technical Unit ist auch schon unterwegs am frühen Morgen. Achte drauf, dass alles läuft. Und ja, Engel kann man nie genug haben hier, wie gesagt. Die sorgen dafür, dass alles läuft. Die opfern ihre Freizeit, damit hier alles funktioniert. Ich gehe mal runter, wieder auf die Etage Nummer 1. Also ich bin ein bisschen außer Atem, sorry, weil, naja, man geht ja alles mit Treppen her. Rolltreppen habe ich auch, aber die sind aus. Manche sind aus Gründen halt schon mal abgeschaltet. Etage 1 in den Assemblies ist relativ reges Treiben, ist noch relativ übersichtlich alles. Im Hintergrund kann man gerade noch ein bisschen hören. Im Bereich auch hier C3S war Holland Stiftung ist alles. Es sind schon ein paar unterwegs, aber noch alles leer. Also krasser Unterschied zu dem, was tagsüber hier passiert. Die Eventwohnen auch noch nicht besetzt, alles noch recht früh. So, die Drohnen-Area, wo die ganzen Drohnen hier gebaut werden und sich hier verteilen, da wird auch ja, schon 6 Mann, die hier ja, noch oder schon, weiß ich nicht, wie man das betiteln soll, schon und noch da sind und werkeln an ihren Drohnen, sind auch besetzt. Der Heaven für die Angels ist auch besetzt, auf jeden Fall. Die Engel sind ja dauernd da. Das heißt, der Bereich für die Engel in der Heaven ist immer besetzt. Es sind immer fleißige Helfer, die ihre Zeit opfern dafür. Also, hier ist auf jeden Fall was los. So, ich gehe mal wieder zurück in meine Area. Meine Assembly, also die Lockpickers, noch nicht da. RevSpace auch noch nicht vor Ort. Alle anderen hier, die Shared Assemblies, sind schon besetzt. Teilweise noch sehr dünn besiedelt. Auch hier oben auf Etage 1. Aber wer das mal erleben möchte, also so Zombieland-mäßig morgens, generell mal so einen Hacker-Kongress Zombieland-mäßig erleben möchte, der muss einfach nur mal ganz früh morgen grauen aufstehen, so gegen 9 Uhr und mal über den Kongress gehen und ja, schon haben wir die Sicht Zombieland hier. Hier ist echt nichts los.